Warum hast du es so eilig, Odysseus? Hörspiel nach dem gleichnamigen spanischen Theaterstück von Antonio Gala. Wer bist du? Ein Mann, den die Götter nicht ausruhen lassen. Wenn du das meinetwegen sagst? Nein, ich sag's wegen der Götter. Mein Benehmen hat hoffentlich nicht den Eindruck auf dich gemacht, dass ich eine Frau bin, die man leicht herumkriegen kann. Als ich dich nämlich am Strand sah, habe ich erkannt, dass du ein Geschenk des Meeres bist. Das musste ich annehmen. Das Leben auf einer Insel bietet nicht viel Abwechslung. Oh, 10 Jahre bin ich von Insel zu Insel gefahren und ich kann nicht behaupten, dass ich mich gelangweilt hätte. Ich heiße Nausikaa. Und du? Was kommt es auf unseren Namen an? Allein unsere Taten verdienen es, besungen zu werden. Ich komme aus dem Krieg. Aus welchem? Aus dem Trojanischen. Noch nichts vom Trojanischen Krieg gehört? Vielleicht. Ich erinnere mich nicht. Kriege sind noch langweiliger als Inseln. Wer die meisten Leute umbringt, bekommt die meisten Orden. Ich bin Odysseus. Odysseus? Was? Wie was? Ja, der Familienname. Wir Könige haben keinen Familiennamen. Ich war König in Ithaka. Sowas habe ich mir gleich gedacht. Dieses prächtige Gebiss. Man sieht, du hast keinen Hunger gelitten als junger Mann. Als junger Mann? Ja, ich meine das Alter, in dem Hunger zu Missbildungen führt. Wenn ich dir vor 20 Jahren begegnet wäre. Vor 20 Jahren wärst du hier in Phaiakia meiner gerade schwanger gewordenen Mutter begegnet. Aber damals war ich wie ein junger Gott. Und jetzt bist du wie ein reifer Gott. Unreifes Obst macht den Mund rau. Du nicht. Du gefällst mir so, wie du bist. Und in 20 Jahren? Wer spricht davon? Jetzt, wo 20 Minuten so lang sein können. Vielleicht bin ich müde. Ruh dich aus? Eine Viertelstunde? Ich meine eine andere Müdigkeit. Wenn du überzeugt bist, dass dein Zug überhaupt nicht mehr kommt, steigst du in irgendeinen anderen ein und du fährst ab. Da siehst du den Zug in den Bahnhof einrollen, den du so sehnsüchtig erwartet hattest. Deshalb ist mir das Meer lieber. Auf hoher See gibt es keine Bahnhöfe. Wovon redest du überhaupt? Von meinem Leben. Ach, ihr Älteren redet immer vom Leben. Ich lebe es lieber. Alles, was du anfängst, habe ich schon hinter mir. Ich kann nicht mehr lernen, wie man besser lebt. Das Einzige, was ich lernen kann, ist, mein Leben besser zu erzählen. Eine tolle Beschäftigung. Du bist meine letzte Insel. Für mich ist das Meer zu Ende. Oh, werd nicht traurig. Übrigens, es wundert mich, dass du noch nichts von meiner List- und Redekunst gehört hast. Ich kann heute eine Sache verteidigen und morgen mit demselben Erfolg des Gegners. Wozu haben die Sachen es nötig, dass jemand sie verteidigt? Die Sachen tut man oder nicht? Man hat sie oder nicht? Und damit basta. Ich glaube eher, du hast es satt, dass du allein durch List und Redekunst berühmt bist. Du willst lieber in die Geschichte als ein großer Verführer eingehen, was? Logisch in deinem Alter. Dass man etwas sein möchte, was man nie gewesen ist. Wieso, was man nie gewesen ist? Es hat Kirke gegeben, die wunderschöne Zauberin, und Kalypso, die Nymphe. Die hat sich auch in mich verliebt. Von ihrer Insel komme ich gerade. Warum hast du sonst diese Frauen verlassen, wenn du es nicht zum Verführer bringen willst? Auf Geheiß der Götter. Das hast du ihnen erzählt. Aber unter uns, warum hast du sie wirklich verlassen? Womit haben sie sich den ganzen Tag beschäftigt? Mit Weben. Wie bitte? Ach Gott, ah, jetzt begreife ich, du hast sie nicht befriedigt. Also Penelope hat auch gewebt. Alle Frauen in meinem Leben waren gute Weberinnen. Hast du Penelope gesagt? Wer ist die? Eine Frau, der zuliebe ich die anderen verlassen habe. Meine eigene. Ach, du bist verheiratet? Ja. Sie wartet in Ithaka auf mich. Nach meiner Schätzung bist du vor 20 Jahren fort. Und da sagst du, sie wartet in Ithaka auf mich, als handelte es sich um eine Einladung zum Mittagessen. Wie war Penelope? Sie ist groß, gewissenhaft. Und um die Heiligkeit der Ehe und die Würde der Ehemänner zu verteidigen, hast du vor 20 Jahren Haus und Ehebett aufgegeben und deine Frau in die Gefahr gebracht, die Hörner aufzusetzen. Sehr vernünftig. Du bist reichlich unverschämt. Ich bin 19. Das ist kein Freibrief. Ich hoffe, mein Sohn Telemachos, der jetzt dein Alter haben wird, ist nicht so wie du. Auch einen Sohn hast du. Du lässt dir nichts entgehen. Willst du zurück zu ihm und ihr? Ich habe daran gedacht, bevor mein Schiff an deiner Insel gestrandet ist. Wenn du willst, kannst du hier bleiben. Mein Vater weiß nicht, dass du gekommen bist. Du gefällst mir. Und wenn ich dir genug gefalle, täuschen wir einen zweiten Schiffbruch vor und man entdeckt dich am Strand und mein Vater, der König, wird mich dem Fremdling zur Frau geben. Dem Alter nach kann ich deine Tochter sein, dem Bett nach deine Frau. Wie kalt du das sagst. Entscheidest du dich bald? Ich war verlobt, aber der andere ist kein Rivale für dich. Du und ich, wir beide können uns im Augenblick viel besser lieben. Im Augenblick? Selbstverständlich. Niemand weiß, wie lange etwas dauert. Wenn ich Heim, Frau und Kind vergessen soll, muss das für eine ewige Liebe sein. Nein, mein Lieber. Mach mich nicht für dein Heim und dein Kind verantwortlich. Außerdem, über die Liebe redet man nicht. Man macht sie. Dabei fällt mir ein, hast du dich schon ausgeruht? Also bei dir ist Odysseus verloren. Ich war Odysseus. Jetzt bin ich nur ein Mann. Und das kommt dir wenig vor? Es gab eine Zeit, da stritten sich die Götter um mich. Doch ich finde mich ab, was das Schlimmste ist. Dank den Göttern ist der Mann kein Gott. Vergiss. Du musst wieder zu Kräften kommen. Ruh dich aus und schlafe. Ich langweile mich. Er hatte doch das Meer gern. Soll er nach Ithaka segeln? Oder irgendwohin? Aber ich liebe ihn. Seine Odyssee weiß ich schon auswendig. Wenn er sich irrt, verbessere ich ihn. Wobei er sich nie irrt, dass er immer die Hauptperson ist. Aber ich liebe ihn. Bis heute hat kein Mann das Gleiche in mir erregt wie Odysseus. Zärtlichkeit. Niemand erweckt mehr Zärtlichkeit als ein müder Held. Alle, die aus dem Krieg zurückgekommen sind, sind so. Sie schreien nach einer kranken Schwester. Ein Held ohne Heer, ohne Schiffe. Ohne andere Feinde als diejenigen, die er sich einbildet. Aber ich liebe ihn. Ich will nicht, dass er von seinen Erinnerungen lebt, zu denen ich nicht gehöre. Aber er wird sich ändern. Und dann bin ich seine Erinnerung. Ja, wenn du ein altes Weib bist und dir das Leben verpfuscht hast. Er wird zu mir über mich sprechen. Nur ein einziges Mal in Delphi beim Altar des Apollos. Apollon, habe ich etwas so Schönes wie dich gesehen. Es war der Stamm einer Palme, die bis zum Himmel ragte. Im Traum. Im Traum spricht er schon zu mir. Er wird sich ändern. Niemand kann einen anderen ändern. Niemals. Es ist hübsch, das Gegenteil zu glauben. Aber du weißt, dass es Lüge ist. Du brauchst jemanden, der so ist wie du. Der das ganze Leben vor sich hat. Euryalos. Dein Bräutigam. Alle Erinnerungen, die er hat, tragen deinen Namen. Niemals hat er Zauberinnen gesehen oder Göttinnen. Und du hast zu ihm gesagt, ich liebe dich. Für immer. Solange die Liebe dauert, ist sie für immer. Jetzt liebe ich Odysseus. Für immer. Du hast dich in deinen eigenen Netzen gefangen. Es war ja nur ein Abenteuer. Mit einem Abenteurer. Er ist ein alter Mann. Er ist in den besten Jahren. Sein Alter ist seine größte Anziehungskraft. Das Beste an einem Mann ist das, was er aus Scham verbergen möchte. Ja, er ist alt. Niemand wartet mehr auf ihn. Bring ihn um und nimm Euryalos. Nein, Odysseus, Euryalos, ich habe Angst. Odysseus, wo sind deine Götter? Euryalos! Hast du nach mir gerufen? Nein. Nach Euryalos. Wer ist das? Ein junger Mann. Ich kenne ihn seit meiner Kindheit. Bevor du auf diese Insel kamst, habe ich jeden Abend zu ihm gesagt, komm. Wie zu mir? Wie zu dir. Mir hast du auch gesagt, dass du mich liebst. Während ich dir das sagte, war es die Wahrheit. Und jetzt? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Logisch. Wenn es nur einen Mann gäbe, würdest du ihn lieben. Aber es gibt viele und du liebst alle. Ein bisschen. Mach dir keine Sorgen. Die Zeit hilft dir bei der Auswahl. Am Ende hast du deine Liebe. Nur Zeit hast du dann nicht mehr. Merkst du nicht, dass ich dir von einem Nebenbuhler erzähle? Dass ein junger Mann meine Liebe genauso will wie du? Nicht genauso, nein. Wenn man mit 20 eine Liebe verliert, kann man am nächsten Tag eine neue beginnen. Doch in meinem Alter eine Liebe zu verlieren, das heißt Abschied nehmen. Du wirst mir nicht leid tun, Odysseus. Du willst dir Bedeutung geben, weil zwei Männer dich lieben und du zwischen beiden hin und her pendelst. Soll ich den anderen etwa umbringen? Das war schon zu meiner Zeit nicht mehr üblich. Feigling! Wird er dich heiraten? Er weiß es nicht. Aber ich weiß es. Ich heirate keinen von euch beiden. Ich liebe euch nicht genug. Ach, ihr jungen Leute, redet von der Liebe und nichts anderem. Und wenn eine Liebe endet, sucht ihr einen Ersatz. Aber so ist es nicht. Weil man sehr gut ohne Liebe leben kann. In der Gesellschaft des Menschen, den man geliebt hat, mit dem Partner von gestern. Man kann von den Zinsen der Liebe leben, bis zum Tod, ohne den bedrückenden Gedanken, dass etwas zu Ende geht, dass etwas schlecht funktioniert und wir so einsam dastehen werden wie früher. Schluss mit dem Geschwätz, ich rede von Liebe, du redest von Ehe. Ach, mein Liebes... Komm mir nicht näher, fass mich nicht an, du alter Mann! Jetzt reicht es! Odysseus, ich wollte dich nicht verletzen. Hältst du mich wirklich für alt? Ich wollte dich nur ärgern. Küss mich. Such dir einen anderen in deinem Alter. Ich bin zu alt. Penelope. Ich träume dich. Odysseus. Warum bist du gekommen? Weil du mich gerade vermisst hast. Ich bin deine Siesta-Stunde. Ich bin die Tageszeit, in der wir freiwillig allein sind, damit wir neue Kraft haben, wenn wir wieder nach draußen müssen. Mach dir's bequem, Odysseus. Und rauche. Dann lässt es sich besser plaudern. Ich sehe keine Aschenbecher. Der Fußboden ist ein riesengroßer Aschenbecher. Du hast dich sehr verändert. Ich habe auf dich gewartet. Da hat man viel Zeit, sich zu ändern. Ich habe erfahren, du sollst einige Freier haben. Viele. Die jungen Männer halten mich offenbar für schön. Die jungen Männer? Ja, eigenartig, nicht wahr? Ich meine, in Wahrheit lockt sie die Hoffnung, die Frau des Odysseus zu heiraten. Alle haben wir dich geliebt, Odysseus. Ithaka geht zugrunde ohne dich. Ach, wie deine Worte mir neue Kraft geben. Sie machen, dass ich mich unentbehrlich fühle. Wieder tatendurstig und jung. Jung? Das bist du immer gewesen, Odysseus. Du warst die Jugend selbst. Ich schaue dich an und glaube, unseren Telemachos vor mir zu sehen. Telemachos? In welche Schule geht er? Schule? Deine Uhr ist stehen geblieben, mein Freund. Gerade heute Morgen hat er sich zum ersten Mal rasiert. Er ist dein getreues Ebenbild. Er hat die gleiche Art, die Augenbrauen hochzuziehen, wenn er sich ärgert. Nur seinetwegen habe ich mir nicht das Leben genommen. Ach, Ithaka, Ithaka, warum haben die Götter mich gezwungen, dich zu verlassen? Doch ich konnte nicht anders. Die Zukunft ganz Griechenlands stand auf dem Spiel. Wir mussten Blut vergießen, um für unsere Kinder eine gerechte und friedliche Welt zu gewinnen. Quäl dich nicht länger, Odysseus. Die Götter sind es müde, dich mit ihrer Feindschaft zu verfolgen. Wie hätten sie sonst meinen Besuch gestattet? Aber warum haben sie ihn gerade jetzt gestattet? Wenn eine Frau die Absichten der Götter zu erklären vermag, so glaube ich, dass ich den Grund kenne. In all diesen Jahren hat es viele Frauen in deinem Leben gegeben. Du glaubst wirklich daran? Ich wollte sagen, kannst du glauben, dass ich einer Gattin untreu gewesen bin, die so treu ist wie du? Ja, ich kann es ganz mühelos glauben. Du bist ein Held, Odysseus. Die Menschheit ist stolz auf dich. Du bist ein Symbol. Mit welchem Recht könnte eine kleine Ehefrau dich ausschließlich für sich behalten? Wie sehr du dich verändert hast. Erstaunlich. Ich erinnere mich, welche Szenen du mir ständig gemacht hast. Odysseus, man kommt nicht erst so spät nach Hause. Odysseus, das ganze Haus steht voller Aschenbecher. Aber du kommst nie auf die Idee, eine Zigarette darin auszudrücken. Treib mir nicht die Schamröte ins Gesicht, Liebling. Das war meine Art, zärtlich zu sein. Ich bin kein Symbol. Sparsam und makellos. Damit ist es vorbei. Ich habe begriffen, was für ein Schwachsinn es ist, ein Leben in Sparsamkeit zu führen, als lebte man ewig. Das Leben ist viel zu schön und einzigartig, als dass man es mit Kleinkram verfuschen dürfte. Und jetzt, wie ich sehe, färbst du dir sogar das Haar. Mir sind ein paar graue Haare gewachsen. Es nahm kein Ende mehr, jedes einzeln zu färben. Und du gibst viel für Kleidung aus? Du hast es immer gern gehabt, dass ich mich gut kleide. Ja, ich hatte es gern, wenn ich auf dich stolz sein konnte, dass die anderen sahen, wie elegant und attraktiv du bist. Allerdings gabst du mir nicht oft Gelegenheit dazu. Dieses unscheinbare Kleidchen habe ich nur für den Besuch bei dir angezogen. Bin ich noch wichtig für dich? Nichts außer dir ist wichtig für mich. Ernsthaft? Wozu bist du gekommen? Weil du vor einer entscheidenden Wende stehst, Odysseus. Die Frauen, mit denen du bis jetzt etwas gehabt hast, waren Zauberinnen, Nymphen, Göttinnen. Frauen, die, wie ich sagen würde, etwas Literarisches hatten. Nausikaa ist sowas überhaupt nicht. Sie ist viel schrecklicher. Nausikaa ist jung. Sie ist aus Fleisch und Blut. Ich würde sogar die Behauptung wagen, dass sie mehr Fleisch als sonst irgendwas hat. Und du bist drauf und dran, dich lächerlich zu machen. Lächerlich? Ich? Nun ja. Entschuldige, ich habe übertrieben. Du gehst ein Risiko ein. Nausikaa benutzt den Sieger von Troja, damit er ihr in einem Fort Lust bereitet. Jedenfalls, Nausikaa liebt mich. Und wer liebt dich nicht, Odysseus? Du aber liebst allein dich selbst. Und wer könnte das mehr verstehen als ich? Mich hast du ein für allemal geblendet. Bei mir musst du dir nicht die Mühe machen, jeden Tag zu glänzen. Ich bin deine alte Gewohnheit. Die ist mächtiger als die Liebe. O Penelope, meine einzige Liebe. Bist du verrückt? Was für eine Rolle probierst du? Keine, wo ich überhaupt nichts sage. Ich habe dich von draußen gehört. Jetzt redest du schon allein. Ach, wann ist endlich Schluss mit diesem Abenteuer? Sag ihr, wenn es nach dir geht, ist Schluss. Was für Manieren. Und das bei dir, wo du ihr so weit überlegen bist. Hör zu, das Traumbild der ersten Tage, das ist verflogen. Tut mir leid, aber es ist so. Sag ihr, dass du es satt hast. Dass du keine Veranlassung hast, ihre hysterischen Anfälle und Launen zu ertragen. Früher gingst du nicht mit mir ins Bett, ohne mir eine Geschichte zu erzählen. Jetzt gibst du dich ganz allein mit Geschichten zufrieden, du Marktschreier. Gib ihr eine Ohrfeige. Nein, gib ihr keine. Dieses Mädchen hat es ja gern, dass du sie schlägst. Bei den seltenen Gelegenheiten, wenn du den Mund hältst und mich nachdenken lässt, träume ich davon, mich neu zu verlieben. Ich vermisse diese Spannung, die in allen Anfängen liegt. Jetzt verachtet sie dich, Odysseus. Die Liebe, das sind immer neue Erwartungen. Jeden Tag bist du eine andere Nausikaa und ich ein anderer Odysseus. Tausendmal hast du mir das erzählt. Tausendmal haben wir neu angefangen. Schluss jetzt. Führe weiter Selbstgespräche. Wenn du fertig bist und dir noch genug Luft bleibt, warte ich im Bett auf dich. Kann sein, dass wir uns dort verstehen. Was für eine schlechte Erziehung. Ja, Liebling. Dieses Mädchen hält sich für die Nabel der Welt. Und der Nabel der Welt bist du. Auf deiner Insel erwarten dich dein Erbgut, deine Ruhe, deine Ehefrau. Verlass Phaiakia, Odysseus. Brich zu deiner letzten Seereise auf. Wenn das möglich wäre. Doch über welche Mittel verfüge ich? Über welches Schiff? Hat dieses kleine Mädchen die Listen des Odysseus erschöpft? Geh an den Strand. Dort wird man dich finden. Sie bringen dich zum König, erzähle ihm deine Odyssee. Das Abenteuer mit seiner Tochter hat es nicht gegeben. Du bist gerade angekommen. Er gibt dir ein Schiff, Geschenke, alles. Der Vater des verschmähten Mädchens bezahlt dir die Fahrt, die dich von ihr entfernt. Sie ist meine letzte Liebe. Die Götter haben sie mir in den Weg gestellt wie das starke Getränk, dass man denjenigen reicht, die man hinrichten will. Wenn du die Heimkehr als eine Hinrichtung begreifst, dann tu, was du willst. Ich muss nach Haus. Du wirst alt, Eurynome. Wie lange du gebraucht hast. Sind die Freier mit dem Wettkampf einverstanden? Der Fremde, den du nicht empfangen willst, hat mir ein Schreiben gegeben. Eine Hartnäckigkeit. Sind sie einverstanden? Es sei sehr dringend, sagte. Sind die Freier nun einverstanden, ja oder nein? Ach, hast du das eilig? Ja, sie sind einverstanden. Als sie erfahren haben, du würdest den heiraten, der den Bogen des Odysseus spannen könnte, haben sie alle gelacht. Alle sind sicher, deine Probe zu bestehen. Hier, da, der Brief des Fremden. Ach ja. Gnädige Herren, bevor der Wettkampf der Freier beginnt, sollen sie erfahren, dass ihre Ehe mit dem Sieger rechtsgültig sein wird. Odysseus ist tot. Ich, Aethon von Kreta sah ihn auf dem Weg nach Ithaka sterben. Oh, oh, oh, Mehmet, unser Herr ist tot. Oh. Schlag keinen Lärm, du Idiotin. Niemand darf das erfahren. Für mich war dieses Kapitel Odysseus schon lange zu Ende. Du hast ein Herz aus Stein. Sonst wäre es schon vor vielen Jahren zerbrochen. Damit Odysseus nicht wie ein Rohling dastand, mussten wir alle denken, dass er gestorben wäre. Außerdem, heute Nacht wird ein anderer Mann mit mir ins Bett gehen. Den darf ich nicht mit verheulten Augen empfangen. Mach die Koffer fertig. Morgen geht's auf Hochzeitsreise. Was gewesen, ist vorbei. Warum weinst du, blödes Weib? Deinetwegen. Und meinetwegen. Und weil du betrunken bist. Seit einem Monat bin ich nüchtern. Und das? Was ist das in deiner Tasche? Eine Flasche. Leer. Wie mein Leben. Wie deines. Mein Leben. Wie leicht ist es zu leben. Man greift zur Flasche, entkorkt sie und trinkt. Man fühlt sich ein bisschen übel. Man redet ohne Sinn und Verstand. Man lässt das Glas fallen. Wenn wir erwachen, sind wir allein. Uns bleibt als einziges eine Flasche. Leer. Uns schon fremd. Für andere Hände, die sie füllen werden. Für einen anderen Mund, der sie wieder austrinken wird, wenn wir für immer an einem anderen Ort sind. Warum weinst du, blödes Weib? Leg ich das grüne Kleid in den Koffer? Mit diesem Kleid habe ich ihm an einem Abend gefallen. Wem? Wem schon? Odysseus! Ach, danach hat er so viele gegeben. Das ist genauso, als hätte es keinen gegeben. Als er mich in diesem Kleid die Treppe herunterkommen sah, hat er mich nicht aus den Augen gelassen. Und seine Augen wurden grün, weil sie mein Kleid anstarrten. Er hat zu mir gesagt, und wenn wir nicht ausgehen? Als wir im Schlafzimmer ankamen, hatte er mir schon 2 Knöpfe abgerissen. Leg das Kleid weg. Es ist unmodern und zu jugendlich. Was gewesen ist vorbei. Warum fällt dir das jetzt wieder ein? Weil ich Abschied nehme von Odysseus. Ob es nun gut war oder schlecht, ich habe ein Leben hinter mir. Und jetzt fange ich ein zweites an. Und warum erinnerst du dich nicht an euer Leben wie Hund und Katze? An eure Tage voller Gekeife, an deine Pingeligkeit. Daran, wie er müde heimkam und gleich nach dem Abendbrot am Tisch einschlief und wie du vom Teufel geritten wurdest. Daran, wie er darauf verfiel, Geschichten zu erfinden, die dich maßlos langweilen. Auch daran. Selbst wenn es dir wie eine Lüge vorkommt, auch heute vermisse ich ihn. Ich habe meine Narben. Und ich liebe sie. Na, dann ist es ja gut, dass du deine Narben ausgebrannt hast. Mindestens 50 Freier sind in dein Bett gestiegen. Und wozu? Um mir zu beweisen, dass es nicht aus war mit der Welt. Aber irgendwie war es aus mit mir. Wir sind untreu, weil es jemanden gibt, dem wir treu sind. Selbst wenn wir es nicht sind. Odysseus konnte ich betrügen. Mich betrog ich nicht. Von heute an zählt Odysseus nicht mehr. Deshalb und nur deshalb, nicht weil er gestorben ist, ist heute ein schrecklicher Tag. Wie kompliziert du bist. Übrigens, als ich hinunterkam, lag Argos tot da. Sein Lieblingshund. In diesem Haus war er vielleicht das Einzige, was Odysseus treu blieb. Blödes Weib. Immer weniger bleibt hier übrig von Odysseus. Beim heutigen Ausverkauf ist Argos dem Tod zugefallen. Wir werden ja sehen, wem du zufällst. Glaubst du, ich lasse mich als Gewinn in einer Lotterie auslosen? Da müsste ich ein Stück Fleisch sein. Der Ausgang des Wettkampfs ist von vornherein entschieden. Von mir. Wieso? Den Bogen des Odysseus kann keiner spannen. An einem Ende hat mein schlauer Mann eine Sicherung eingebaut. Eine kleine, beinahe unsichtbare Feder. Wenn sie geschlossen ist, lässt die Sehne sich nicht bewegen. Das heißt, keiner gewinnt? Doch, einer, den ich mir selbst ausgesucht und eingeweiht habe, damit er heimlich auf die Feder drückt. Wer? Amphinomos. Nein! Dieser Tattergreis? Der ist doch älter als ich. Der einzige Fuß, mit dem er noch nicht im Grabe steht, ist der Krückstock. Amphinomos. Ja, warum denn der? Sein Angebot war das höchste von allen. Oh. Du willst doch nicht verlangen, dass ich beim zweiten Mal auch aus Liebe heirate. Beim ersten Mal war die Erfahrung schlimm genug. Mit der zweiten Ehe ordne ich meine Zukunft und auch deine. Beklag dich nicht. Entsetzlich. Ein buckliger und schleimiger Alter. Oh. Nimm die Bettgarnitur meiner ersten Hochzeit und mach das Bett. Wahrscheinlich wird es nicht einmal richtig gebraucht. In der ersten Hochzeitsnacht dachte ich, und so ein Leben lang. Das hält doch kein Mann durch. Und Odysseus noch viel weniger. Odysseus war ein Verrückter und du übervernünftig. Und dann dein Drang, ihm zu beweisen, dass er dich anlog. Wenn sie uns anlügen, lieben sie uns noch. Später machen sie sich nicht einmal mehr diese Mühe. Die größten Lügen sind diejenigen, die man nicht ausspricht. So, das Bett ist fertig. Was darin passiert, ist deine Sache. Ich gehe. Ich bin gekämmt, sauber, angewidert, enttäuscht. Was fehlt mir dann noch für eine Liebesnacht? Herein, Amphinomos. Ich bin Äthon, gnädige Frau, der mit dem Brief. Sie? Was wollen Sie? Unten ist kein Freier mehr übrig. So. Erklären Sie endlich, warum Sie hier sind. Was ist vorgefallen? Amphinomos konnte die Sicherung des Bogens nicht zurückschieben. 20 Jahre nicht benutzt, da setzt so manches Rost an. Ich bin nicht etwas stärker als die anderen. Deshalb musste ich vorausschauender sein. Ein paar Tropfen Öl haben genügt. Wer hat ihn verraten, dass... Odysseus. Er hat es vorausgesehen. Er traute ihnen nicht. Ein Gaunerstreich von jenseits des Grabes. Ihnen hat er getraut? Mehr oder weniger. Und er hat mich Ihnen als Erbschaft hinterlassen, wie eine Kutsche oder eine Kuh? Oh nein. Die Erinnerungen, die er an sie hatte, waren eher ungünstig. Er wollte lediglich, dass ich die Freier vertreibe. Selbst nach seinem Tod hat Odysseus gesiegt. Wie einfach, nicht wahr? Wie prophetisch und edelmütig. Und ich, was bin ich dankbar? Nun ja. Hören Sie zu. Am Anfang wollten meine Freier die Republik ausrufen. Ich wusste, das hätte bedeutet, alles zu verlieren. Da habe ich bei jedem Einzelnen den Ehrgeiz angestachelt. Ihm meine Hand und die Königsherrschaft unter vier Augen angeboten. Im Bett? Wo auch immer, was geht das Sie an? Ich sagte es, weil es um das Gedächtnis des Odysseus geht. Das Gedächtnis des Odysseus war ziemlich schlecht. In 20 Jahren hat er sich nicht an mich erinnert. Als mein Sohn Telemachos großjährig wurde, wollte er sich die Krone aufsetzen. Um die Freier zu vertreiben, sollte ich einen auswählen, heiraten und fortgehen. Die Freier verlangten von ihm vorher Beweise für den Tod des Odysseus. Morgen kommt er mit den Beweisen. Und wenn Odysseus nicht gestorben wäre? Telemachos findet schon Beweise, gleichgültig welche. Odysseus hatte mir nichts von einem solchen Telemachos erzählt. Wo er niemals mich richtig kennenlernen wollte, wie konnte er da einen Sohn kennenlernen, den er im Alter von 2 Jahren verlassen hat? Sein Kind und ich waren der Ballast seines Schiffes. Unseretwegen war er gestrandet. Er hatte das Meer nötig. Er hatte das Leben nötig. Auf einer Insel konnte er nicht leben. Er war zu groß. Literatur. Ich hatte nicht geheiratet, um Romane zu erleben. Ich wollte einen Mann haben und Kinder von diesem Mann. Sobald er mir sein Zeichen eingebrannt hatte, bekam er mich satt. Deshalb ging Odysseus fort. Er ging fort, um die Liebe des Menelaos zu verteidigen, die Griechenlands Ehre war. Unsinn! Den Trojanischen Krieg hat es gegeben, weil die trojanische Konkurrenz uns mit dem Ruin bedrohte. Nichts weiter. Mein Ehemann hat mich verlassen, ohne dass er überhaupt wusste, warum. Doch, er wusste es. Auch er wollte eine Familie haben. Aber als sie ihn sicher hatten, wurden sie zum Sittenrichter, zum Kavalleriewachtmeister. Sie beleidigen mich. Ich beschreibe sie in Übereinstimmung mit meinen Informationen. Sie haben die Liebe des Odysseus verbraucht durch kleinliche Proteste, lange Gesichter, unangebrachte Eifersucht. Ja, ich war ein Störenfried, der den Haushalt führte und den man ab und zu küsste, ohne genau zu wissen, warum, bevor man zu schnarchen anfing. Odysseus schnarchte nicht. Natürlich machte er das. Was habt ihr denn alle geglaubt, wer Odysseus war? Das Sinnbild des Mannes. Der ewig Unzufriedene, der Denker, der Beherrscher der Natur, der Herausforderer des Schicksals, der den übelwollenden Göttern den Gehorsam versagte. Ein Held. Unsere Zeit ist trivial, mein Freund. Es gibt keine Helden mehr und keine Götter. Seine Größe fand keinen Platz in diesem Haus. Und wer hat dieses Haus auf Vordermann gebracht? Die Größe des Odysseus? Ich, die Unausstehliche, die keifende Penelope. Von diesen Erregungszuständen hat mir schon Ihr Gatte erzählt. Von dieser Rechthaberei. Unglücklicherweise habe ich recht. Manchmal würde ich mich gern irren. Dieser Tag ist nicht fern. Als Odysseus im Sterben lag, hat er zu mir gesagt, vielleicht hat sie sich mit den Jahren geändert. Wozu sollte ich mich ändern? Für wen? Ich hatte zu viele Mühen in meinem Leben zu bestehen. Das ließ mir keine Zeit zu lachen und liebenswert zu sein. Man denkt nur an den Ruhm des Odysseus. Die alltäglichen Sorgen interessieren nicht. Dieses ganze fehlerlose Wesen wäre mit etwas Feingefühl und Zärtlichkeit noch besser geworden. Man kann mich zwingen, mich hinrichten zu lassen. Aber zum Lächeln ist niemand gezwungen. Auch nicht zur Liebe. Auch nicht zur Liebe. Ich liebte ihn. Auf ihre eigene Art. Wie man immer liebt. Jeder hat seine eigene Art. Als ich ihm das Leben schwer machte, da wusste ich, dass ich dem Menschen das Leben schwer machte, den ich am meisten in der Welt liebte. Wenn ich mit ihm zankte, mit ihm bis aufs Messer stritt, stand meine Liebe nicht auf dem Spiel. Bestenfalls war sein Leben in Gefahr. Ja, Penelope, manche Liebe tötet. Wenn wir aus Liebe einen anderen Menschen zerfleischen, können wir nicht von ihm verlangen, dass er bei uns bleibt. Odysseus ging fort, weil er keine Gegenwehr wusste, die weniger Schaden anrichtete. Weniger Schaden? Und damit er selbst im Jenseits seine alberne List gebrauchen kann, bringt er mich in die Zwangslage, einen Unbekannten heiraten zu müssen, der nicht weiß, wo er tot umfallen soll. Es ist nicht meine Absicht, tot umzufallen, gnädige Frau. Ich kam, um im Auftrag des Odysseus Ihr Problem zu lösen. Das habe ich getan. Eine Heirat ist nicht erforderlich. Wie bitte? Ich bin nicht gekommen, um in Ithaka zu bleiben. Was? Nicht? Umso besser. Aber das muss klar sein. Nicht Sie verzichten auf meine Hand, ich verweigere sie Ihnen. Das kommt auf das Gleiche heraus. Wenn Sie gestatten, schlafe ich heute Nacht in Ihrem Haus. Morgen vor Tagesanbruch bin ich fort. Es freut mich, dass ich Ihnen nützlich sein konnte. Nützlich mir? Für die Ehe hatte ich einen seriösen, reichen, durchschnittlichen und todkranken Mann ausgesucht. Einen Mann, der mir das gegeben hätte, was ich nie besessen habe. Ruhe. Und da kommen Sie, durchkreuzen alle meine Pläne und lassen mich allein, ohne dass ich weiß, was ich tun soll? Und zu allem Überfluss soll ich mich noch bei Ihnen bedanken? Verlassen Sie dieses Zimmer, rufen Sie Eurynome und fragen Sie die, wo Sie schlafen können. Ich hoffe, dass ich Sie nicht noch einmal sehen muss. Es war falsch von mir, dass ich gekommen bin. Ist etwas Ungeheuerliches passiert. So beruhige dich. Heute Nacht sind wir alle ein bisschen nervös. Wir werden noch mehr nerven lassen. Dieser Fremde ist Odysseus. Was? Sag das noch einmal. Ich brachte ihn in Telemachos Schlafzimmer. Seine Art, wie er alles kannte, und sein Lächeln machten mich schon stutzig. Er sagte zu mir: Ich sehe das Holzpferd nicht, ein weißes. Sein Vater hat es ihm geschenkt. Ich habe geantwortet, Telemachos ist 21, jetzt hat er lebende Pferde lieber. Aber das kam mir nicht ganz geheuer vor. Ich schaute durchs Schlüsselloch, während er sich auszog. Du mannstolles Weibstück! Und ich entdeckte die Narbe an seinem rechten Schenkel. So. Oh ja. Es gab einen spöttischen Glanz in seinen Augen, den sie gewöhnlich hatten, wenn ich in Wut geriet. Und die gleiche Grausamkeit. Dieser Mistkerl! Immer hat er gern Theater gespielt. Eurynome, ich muss verrückt sein. Heute Nacht entscheidet sich mein Leben und ich fühle mich trotzdem ganz merkwürdig zufrieden. Was tun wir? Ersuche ihn demütig, ohne ihn mit seinem Namen anzureden. Er möge mir die Ehre erweisen und zurückkommen. Sag ihm, was dir gerade einfällt, aber er soll herkommen. Sei unterwürfig, ja? Und du, sei bitte liebenswürdig, Tochter. Bezaubernd, reizend, gut aufgelegt. Mach keine Dummheit. Ja, ja, schaff ihn her. Wusste, habe ich mich nach diesem Zimmer gesehnt. Nach seinem Frieden, seinem frommen Geruch, diesem faden Beigeschmack einer anständigen Frau, den die Wände ausschwitzen. Was uns einmal gehörte und was wir verloren haben, zieht uns immer an. Aber nur, weil wir es verloren haben. Wenn wir es wieder genießen, bekommen wir es wieder satt. Wie vorteilhaft erscheint eine Frau, solange man von ihr träumt. Nichts soll dich aufhalten, Odysseus. Hier ist nichts dein. Die Stimme, der du folgen sollst, ruft dich vom Meer her. In Phaiakia wurde ich geliebt. Ich hätte nicht kommen dürfen. Natürlich nicht. Ich habe dich gewarnt. Ich war dein letzter Zug. Du hättest nicht aussteigen dürfen. Du hast es immer verabscheut, dass man Ordnung in dein Leben bringt. Dass du weißt, was mit dir bis zu deinem Tod geschehen wird. Du bist nicht geschaffen, dass sie dich jeden Tag fragen, was du als zweiten Gang essen willst. Du bist zum Adler geboren und nicht zur Glückhenne. Nie hast du so besonnen zu mir gesprochen. Du warst etwas unbeherrscht, wenn du mir die Bemerkung erlaubst. Durch deine Abreise bin ich gereift. Kehr zurück zu mir. Ich bin dein Wagnis und dein freier Wille. Ich bin das Ungewisse. Penelope ist die Ergebung, das Ende. Aber Euryalos? Wer denkt noch an den? Ich habe ihn benutzt, um dich eifersüchtig zu machen. In Ithaka würdest du deine Schweine und deine Untertanen mästen. Du würdest Vernunft annehmen, dich zu Tode langweilen. Stürz dich ins Meer, Odysseus. Das Meer! Hast du das vergessen? Das Unerwartete. Der ewige Kampf, ja, das Leben. Man muss wählen. Und wählen, das ist entsetzlich, heißt immer verzichten. In Ithaka bist du bald nicht mehr, Odysseus. Nur der Ehemann Penelopes und der Vater des Telemachos. Dein Ruf, deine Abenteuer, alles wird in einem kalten Ehebett enden. Rette dich. Ich warte jetzt auf dich. Im Meer. Wenn doch Penelope dächte wie du. Das geht nicht. Dafür ist sie zu kleinlich. Denk an mich und wähle. Jetzt oder nie. Entschuldigen Sie, dass ich Sie warten ließ. Und setzen Sie sich bitte ohne Umstände. Sie sehen ja, dass ich Sie in meinem Allerheiligsten empfange. Siehst du? Schon fängt sie an, geschmackloses Zeug zu erzählen. Ich will sagen, in meinem vertraulichsten Gemach. Ein Gläschen? Sie will dich einwickeln. Lehne ab. Danke, ich trinke nicht. Ich auch nicht. Aber heute werden Sie und ich eine angenehme Ausnahme machen. Auf Ihr Wohl. Ihre Kammerfrau sagte mir, dass... Ja. Ich wollte Sie um Rat bei bestimmten Regierungsangelegenheiten bitten. Ihre Bescheidenheit konnte mich nicht täuschen. Man sieht ja meilenweit an Ihrem Auftreten und Umgangston, dass Sie außergewöhnlich scharfsinnig sind. Mein Ehemann war es auch. Deshalb ließ er sich nicht ersetzen. Wir Frauen, so stark wir auch scheinen, hängen doch vom Manne ab. Wir brauchen seine Stütze, seine Gegenwart, diese feste Sicherheit, die von der Männlichkeit ausgeht. Geben Sie mir Feuer? Verbrenn ihr die Nase, sie will dich beschwatzen. Ruhe, man muss jeden anhören. Bitte. Hätten Sie zufällig einen Aschenbecher? Nehmen wir den Fußboden als Aschenbecher. Machen Sie es sich ganz bequem. Nicht ohne Grund habe ich Sie aus dem Bett geholt, wo Sie sich vielleicht nach Ihrer Frau sehnten, wenn Sie eine haben, wie ich mich jede Nacht nach meinem Mann sehne. Es ist so schlimm, allein zu sein. Hör mir zu, Odysseus! Sei endlich still. Man darf nicht unhöflich sein, verdammt nochmal. Eine Frau braucht die Schulter eines Freundes noch mehr, als den Mann braucht sie seine Schulter, an die sie sich lehnen und wo sie sich ausruhen kann. Schönes Haar haben Sie. Sehr aufmerksam. Aber ich weiß, dass Sie nicht fühlen, was Sie sagen. Sie haben sicher schon ganz anderes Haar gesehen. Für Sie bin ich doch eine erbärmliche Provinzlerin. Keineswegs. Im Gegenteil. Auch dem Manne gefällt es ab und zu, Ruhe bei einer verständigen und soliden Frau zu finden. Wenn man viel herumgekommen ist, und das ist mein Fall, sehnen wir uns nach einer ruhigen und geduldigen Gefährtin. Das war zu viel. Ich gehe. Für immer. Odysseus. Auf hoher See schlummern wir ein. Und von den Wellen gewiegt träumen wir von einer sanften Flur, die beständig und einförmig ist. Wie fesselnd Sie erzählen. Nur ein einziges Mal in Delphi, beim Altar des Apollon, habe ich etwas so Schönes wie Sie gesehen. Es war der Stamm einer Palme, die bis zum Himmel ragte. Das haben Sie früher gewiss schon so vielen anderen Frauen erzählt. Bei den Göttern schwöre ich Ihnen, es ist das erste Mal. Schwören Sie lieber nicht. Ich sagte Ihnen, dass die Regierung Ithakas viel Kopfzerbrechen kostet. Penelope. Noch einen Kuss, bitte. Er ist es. Ein Zweifel ist ausgeschlossen. Penelope, verzeih mir. Setz dich. Jetzt reden wir von Mann zu Mann. Ja, das wird schwierig sein bei uns beiden. Das werden wir ja sehen. Du bist ein Mistkerl, Odysseus. Und jedes Mal, wenn du meinem Leben aufgetaucht bist, hast du alles durcheinander gebracht. Und damit ist jetzt Schluss. Ich bin deine Frau und du bist mein Mann. 20 Jahre ziehst du in der Welt herum und jetzt kommst du unter einem falschen Namen, um meine Wehrlosigkeit auszunutzen. Und morgen wolltest du aufs Meer zurück. Odysseus wäscht seine Hände in Unschuld und setzt Odysseus Hörner auf. Was nützt es mir, dass ich dich respektiert habe? Erinnerst du dich etwa nicht, wie brennend heiß der Sommer auf Ithaka ist? Antworte! Ich werde bleiben. Es ist ja gut, aber mach doch keine Szene. Ich wollte dich nur auf die Probe stellen, sehen, wie die Dinge stehen, bevor ich mich zu erkennen gebe. Ja, traurig ist es, ins Vaterland heimzukehren und zu entdecken, dass nur ein Hund uns wiedererkennt. Der arme, blinde Argos. Glaubst du etwa, ich hätte dich nicht vom ersten Augenblick an wiedererkannt? Deshalb habe ich dich gerufen. Wen außer einem Gatten darf man in seinem Schlafzimmer empfangen? Penelope, Liebste, von nun an wird alles gut, wie früher, wie vor meiner Abfahrt nach Troja. Wie früher, sagt er. Begreifst du nicht? Telemachos kommt morgen zurück mit zuverlässigen Beweisen für deinen Tod. Ich warte im Hafen auf ihn. Er springt vor Freude in die Luft, wenn er seinen Vater sieht. Du begreifst nichts. Sein ganzes Leben verehrt Telemachos nichts außer Odysseus. Ja, wie es sich gehört, er ist ein guter Sohn seines Vaters. Er glaubt, Odysseus sei stark, tapfer und schön. Er glaubt alles, was man von dir glauben sollte. Odysseus, der Eroberer Trojas, der unermüdliche Liebhaber, der ewige Seefahrer, geschickt, listig und kühn. Ganz recht, vorzüglich, so bin ich. Aber Odysseus, wo hast du deine Augen? Sieh dich an. Sieh diese traurigen Augen, diese aufgeschwemmten Hüften, diese Falten, diese grauen Haare. Was hast du mit deinen Schiffen gemacht? Wo hast du die Beute aus den Schlachten gelassen? Und wo die Männer, die du aus Ithaka fortgeführt hast? Nun ja, für alles gibt es eine Erklärung. Nein. Meinst du, alle haben die Pflicht, dich zu empfangen, wie du kommst, mit leeren Händen, alt und boshaft? Telemachos ist jung, blond und tapfer. Er hat den Ruhm seines Vaters geerbt und jetzt erscheinst du und gibst dich zu erkennen. Überzeugst alle, dass die Dinge, die sie über dich gehört haben, nicht wahr sind. Ach, Odysseus, auf welchem Meer ist dein Scharfsinn untergegangen? Aber was soll ich dann tun? Telemachos darf niemals erfahren, dass sein alter Vater lebt. Dein Sohn würde dich umbringen, um die Ehre seines Vaters zu schützen. Wieder einmal wäre Odysseus das Opfer des Odysseus. Warum bin ich dann zurückgekehrt? Weißt du es noch nicht? Weil man immer zurückkehrt. Du bist nicht aus Liebe zu Ithaka oder zu mir heimgekommen. Du bist hier, weil man immer zurückkommt. Auf der Suche nach einem Stuhl, einem Hund, einem Holzpferd. Einer widerborstigen und wenig liebenswürdigen Frau. Du bist zurück, um auszuruhen. Du bist in den letzten Hafen eingelaufen. Ich kümmere mich um alles. Und ich liebe dich, Odysseus. Was bleibt mir sonst übrig? Ich liebe dein graues Haar. Und deine Müdigkeit ebenso sehr, wie ich deine Locken und deine Stärke in der ersten Nacht liebte. Ich liebe dich, wie du bist. Morgen gehen wir landeinwärts, weit fort vom Meer. Wir legen Weinberge an und rösten Kastanien im Feuer, um uns zu mästen. Mhm. Uns zu mästen? Nein. Und um das Leben, das uns noch bleibt, eilig zu leben. Ganz eilig. Ja, weil du viel Zeit verloren hast. Morgen... Gleich nach dem Aufstehen mache ich die Liste, was wir alles mitnehmen müssen. Jetzt mache ich das Bett. Sieh nur, wie viel Asche du auf dem Fußboden gestreut hast. Mach das sauber, bitte. Dann stell die Gläser weg. Es ist nicht gut, dass man sie sieht. Wie du meinst, Liebling. Als ich zur Hölle hinabstieg, da begegnete ich Tiresias, dem alten Seher. Hör mich an, Götterspross, sagte er zu mir. Nachdem du Ithakas Schicksal entschieden hast, sollst du wieder aufbrechen und dabei ein Ruder auf der Schulter tragen, bis du in das Land von Menschen kommst, die das Meer nicht kennen und keine Speise gewürzt mit Salz genießen, denen auch die Kenntnis der Schiffe fehlt. Dann sollst du dein Ruder in die Erde stecken und dem Meeresgott opfern. Nur wenn du dies befolgst, wird das Meer dir ein glückliches Alter schicken. Dies sagte mir Tiresias, der blinde Seher. Seltsam. Fern vom Meer und glücklich. Hörst du mich, Liebling? Gute Nacht, Odysseus. Leb wohl, Odysseus. Sie hörten »Warum hast du es so eilig, Odysseus?« Ein Hörspiel nach dem gleichnamigen spanischen Theaterstück von Antonio Gala. Übersetzung aus dem Spanischen und Funkeinrichtung Ulrich Kunzmann. Musik Jürgen Ecke. Es spielten Odysseus, Otto Mellis, Nausikaa, Corinna Harfuch, Penelope, Karin Gregorek, Eurinome, Gisela Morgen. Schnitt Barbara Klutschig, Toningenieur Wolfgang Mastow, Regieassistenz Jutta Paffrath, Regie Rainer Schwarz.